Dies ist die fünfte Lehreinheit zu unserem Thema, die Gemeinde. Wir beschäftigen uns gerade mit der neutestamentlichen Lehre über die Gemeinde und sind inzwischen bei den wichtigsten in Epheser 4,11 aufgeführten Diensten angelangt, nämlich Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ich unterteilte diese Dienste in zwei Hauptkategorien, nämlich in mobile Dienste, die, so wie es der Geist Gottes leitet, dem ganzen Leib Christi, der Gemeinde an jedem Ort und zu jeder Zeit zur Verfügung stehen, und in ortsgebundene Dienste, die sich auf einen bestimmten Ort beschränken. Zu den vier mobilen Diensten zählen Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer. In unseren vorigen Lehreinheiten befassten wir uns mit dem Apostel und dem Propheten. Wenden wir uns nun zunächst dem Dienst des Evangelisten und anschließend dem Dienst des Lehrers zu. Das Wort Evangelist ist im Leib Christi unserer Zeit sehr gebräuchlich, obwohl es im Neuen Testament nur selten auftaucht. Es leitet sich vom Wort für Evangelium ab, das frohe oder gute Botschaft bedeutet. Deshalb könnte man sagen, ein Evangelist ist wörtlich ein Verkündiger guter Botschaft. Das Hauptwort Evangelist finden wir nur dreimal im Neuen Testament. In Epheser 4,11, jener Auflistung, die wir schon mehrmals erwähnten, als nächstes in Apostelgeschichte 21,8 in Bezug auf Philippus. Paulus kommt gerade von einer seiner Missionsreisen zurück ins Land Palästina und in die Stadt Caesarea, wo er das Haus des Philippus besucht. Lukas, der diesen Bericht aufzeichnet, spricht im Plural und sagt: Am folgenden Tag aber zogen wir aus und kamen nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Hier wird Philippus als der Evangelist bezeichnet. Und er ist auch der einzige Mensch, der im Neuen Testament namentlich als Evangelist bezeichnet wird. Es heißt auch, er sei einer der sieben, also der sieben, die in Apostelgeschichte 6 als Diakone eingesetzt wurden. Philippus hatte also zu einer bestimmten Zeit zwei Titel gleichzeitig, Diakon und Evangelist. Wir werden auf die Beziehung zwischen den beiden später noch eingehen. Die dritte und letzte Stelle, in der das Wort Evangelist erscheint, ist 2. Timotheus 4,5. Paulus schreibt an Timotheus, der, wie wir bereits festhielten, als Apostel bezeichnet wurde. Manche Leute meinen nun, Timotheus hätte das Amt eines Pastors gehabt, aber eigentlich war er kein Pastor und offenbar auch kein Evangelist. Aber wir sagten ja bereits, dass der Dienst des Apostels potenziell alle anderen Dienste in sich birgt. Somit schreibt Paulus in 2. Timotheus 4,5 an Timotheus: Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Timotheus war kein Evangelist im engeren Sinne. Doch Paulus sagte zu ihm: In deiner gegenwärtigen, aktuellen Situation kannst du deinen umfassenden Dienst als Apostel nur dann erfüllen, wenn du auch das Werk eines Evangelisten, eines Verkündigers der guten Botschaft tust. Das sind drei Stellen, in denen das Wort Evangelist erscheint. Im Griechischen gibt es jedoch ein Verb, das direkt mit diesem Wort zusammenhängt und das wir im Deutschen mit evangelisieren wiedergeben könnten. Natürlich findet man in den alten Bibelübersetzungen nicht das Wort evangelisieren. Dieses Verb, ein einziges Wort mit der Bedeutung gute Botschaft verkündigen, wird beispielsweise in der englischen King James Bibel mit das Evangelium predigen bzw. verkündigen oder die gute Botschaft verkündigen wiedergegeben. Dabei schwingt natürlich der dazugehörige Dienst und die damit zusammenhängenden Aktivitäten mit. Betrachten wir nun einige Stellen, die dieses Verb enthalten. Es taucht ungefähr 50 Mal im Neuen Testament auf und spielt deshalb eine wichtige Rolle. Wenden wir uns zunächst dem Dienst Jesu zu. Ich sagte bereits, dass Jesus das vollkommene Vorbild für all diese Dienste ist. Jesus ist der vollkommene Apostel, der vollkommene Prophet, der vollkommene Evangelist, der vollkommene Hirte und der vollkommene Lehrer. Hier sehen wir einige Aspekte seines Dienstes als Evangelist. In Lukas 4,18 liest er in der Synagoge von Nazareth, seiner eigenen Synagoge, wo er groß wurde, und er liest jene Prophetie aus Jesaja 61 vor und wendet sie dann auf sich selbst an. Lukas 4,18: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Wo hier gute Botschaft verkündigen steht, finden wir im Griechischen lediglich das eine Wort evangelisieren. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Arme zu evangelisieren. Also Armen gute Botschaft zu verkündigen. Die anderen Dinge, die dieser 18. Vers nennt, gehen Hand in Hand mit oder sind Folgen der Verkündigung der guten Botschaft. Heilung für die, die gebrochenen Herzens sind, Befreiung für die Gefangenen, Wiederherstellung des Augenlichts für die Blinden und Freiheit für die Zerschlagenen. Wir dürfen nie vergessen, dass das Wort Evangelium von seiner Grundbedeutung her gute Botschaft heißt. Wenn du etwas hörst, das keine gute Botschaft ist, dann ist es auch nicht das Evangelium, denn das Evangelium ist eine gute Botschaft. Ich erinnere mich an eine Frau, eine Bekannte meiner Frau und mir. Ihr Mann war früher Diakon der Moody Church in Chicago. Sie erkrankte unheilbar an einem Nierenleiden und ging zu den besten Ärzten, die ihr allesamt bestätigten, dass sie unheilbar krank sei. Sie war selbst Krankenschwester. In ihrer Verzweiflung ging sie in den Buchladen der Moody Church, um sich ein Buch über Heilung zu kaufen. Sie sagte: Ich habe 14 Bücher darüber, wie man leidet, doch kein einziges darüber, wie man geheilt wird. Seht ihr, das ist keine gute Botschaft. Doch das Evangelium ist eine gute Botschaft. Kurz darauf ging diese Frau in eine Episkopalgemeinde, wurde von einem Episkopalpriester mit Öl gesalbt und augenblicklich geheilt. Sie ging anschließend wieder zu ihrem jüdischen Arzt, einem ungläubigen Atheisten, der gezwungenermaßen anerkennen musste, dass dies ein Wunder war. Ich erwähne das nur, weil das Evangelium eine gute Botschaft ist. Viele, die behaupten, sie würden das Evangelium predigen, bringen den Leuten alles andere als eine gute Botschaft. Sie predigen nicht das Evangelium. Das Evangelium ist eine gute Botschaft und Hand in Hand damit gehen Heilung für die, die gebrochenen Herzen sind, Befreiung für die Gefangenen, Wiederherstellung des Augenlichts für die Blinden und Freiheit für die Zerschlagenen. Das ist dem Neuen Testament nach Inhalt und Wirkung des Evangeliums. In Lukas 4,43 stoßen wir erneut auf dieses besagte Wort. Er aber sprach zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Die Wendung "das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen" lautet wörtlich "das Reich Gottes evangelisieren" oder "die gute Botschaft des Reiches Gottes zu verkündigen". In Lukas 9,6 heißt es über die ersten 12 Jünger, die als Apostel ausgesandt wurden: Sie gingen aber aus und durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie das Evangelium verkündigten und überall heilten. Hinter "das Evangelium verkündigen" steckt wieder dieses eine Wort evangelisieren. Beachtet hier, dass sie überall heilten. Das Heilen war der Beleg dafür, dass es wirklich eine gute Botschaft war. Es war Auswirkung und Folge der Predigt des Evangeliums. In Lukas 20,1 haben wir noch einmal dieses Verb. Und es geschah an einem der Tage, als er, Jesus, das Volk im Tempel lehrte und das Evangelium verkündigte. Da traten die hohen Priester und die Schriftgelehrten mit den Ältesten herbei. Wo hier "das Evangelium verkündigen" steht, steht im Griechischen lediglich "evangelisieren". Er lehrte und evangelisierte die Menschen. Betrachten wir nun noch drei Stellen in der Apostelgeschichte, in denen dieses Wort vorkommt. In Apostelgeschichte 8,25 ist von Petrus und Johannes die Rede, die in die Stadt Samaria gekommen waren, um die Resultate von Philippus' evangelistischem Dienst zu bewahren. Als sie ihren Dienst in Samaria beendet hatten, heißt es in Vers 25: Nachdem sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück und verkündigten das Evangelium vielen Dörfern der Samariter. In Anlehnung an das Griechische müsste diese Stelle noch genauer lauten: Nachdem sie nun das Wort des Herrn bezeugt und gesprochen hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück und evangelisierten in vielen Dörfern der Samariter. Im ersten Satzteil steht das allgemeine Wort für sprechen, im zweiten das konkrete Wort für evangelisieren oder die gute Botschaft tragen. Auf ihrem Rückweg von Samaria nach Jerusalem trugen sie die gute Botschaft in die Dörfer. In Apostelgeschichte 14,7 ist von der ersten Missionsreise von Paulus und Barnabas die Rede, in deren Verlauf sie in die Stadt Lykaonia kamen. Es heißt, und dort verkündigten sie das Evangelium. Das Griechische heißt wörtlich, dort waren sie dabei zu evangelisieren. Sie predigten kontinuierlich das Evangelium. Gleich im Anschluss daran wird von der Heilung eines lahmgeborenen Mannes berichtet. Bei näherer Betrachtung stellt man fest, dass dieses Wort evangelisieren fast immer im Zusammenhang mit Heilung und Befreiung steht. Das ist der Beweis der guten Botschaft. In Apostelgeschichte 16,10 werden Paulus und seine Weggefährten aufgefordert, nach Mazedonien zu gehen. Ihre Reaktion sieht folgendermaßen aus: Als er aber das Gesicht gesehen hatte, das war die Vision von einem Mann aus Mazedonien, der sagte, kommt nach Mazedonien und helft uns, suchten wir sogleich, nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Statt das Evangelium verkündigen steht im Griechischen wieder nur das eine Wort evangelisieren. Sie wurden also gerufen, den Mazedoniern die gute Botschaft zu bringen, die sie noch nie gehört hatten und darauf warteten. Dieses Verb wird auch im Römerbrief recht häufig verwendet. Sehen wir uns hierzu drei Beispiele an. Paulus spricht in Römer 1,15 von seinem Wunsch, nach Rom zu gehen und sagt: Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Das Evangelium verkündigen heißt im Original wieder nur evangelisieren, also auch euch, die ihr in Rom seid, zu evangelisieren oder die gute Botschaft zu bringen. In Römer 10,15 heißt es dann, ich nehme nur einen Teil des Verses, der eigentlich ein Zitat aus Jesaja ist: Wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens verkündigen, die das Evangelium des Guten verkündigen. Das Evangelium des Friedens verkündigen heißt eigentlich Frieden evangelisieren, die gute Botschaft vom Frieden bringen. Ihr werdet feststellen, dass mindestens zwei dieser Zitate über das Evangelisieren aus dem Alten Testament, und zwar vom Propheten Jesaja, stammen. Wenn es einen Propheten gab, der ganz konkret einen evangelistischen Geist hatte, dann Jesaja. Er war mehr als alle anderen der Prophet, der schon im Alten Testament die gute Botschaft des Evangeliums hatte. In Römer 15,20 spricht Paulus von seinem eigenen Dienst und von seinem Wunsch, stets die Unerreichten zu erreichen und nicht bei den Leuten zu bleiben, die die Botschaft schon gehört haben. Er sagt: So aber setze ich meine Ehre darein, das Evangelium zu predigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist. Das Evangelium zu predigen ist evangelisieren. Das ist ein typisches Merkmal des evangelistischen Dienstes, der Wunsch, stets die Unerreichten zu erreichen, jenen die Botschaft zu bringen, die sie noch nie gehört haben. In 1. Korinther 1,17 spricht Paulus von Menschen, die in Korinth in Wasser getauft worden waren. Er sagt, er selbst hätte nicht viele getauft, weil das eigentlich nicht seine Aufgabe war. Vers 17: Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, zu evangelisieren. Paulus überließ anderen die Taufe seiner Neubekehrten, obwohl er ihrer Taufe beiwohnte. Seine Hauptaufgabe war es, zu evangelisieren, die gute Botschaft zu bringen und nicht zu taufen. In 2. Korinther 10,16 spricht er darüber, was er zu tun gedenke, nachdem er den Dienst vollendet hätte, den Gott ihm im Raum Achaia, wo auch Korinth lag, gegeben hatte. Er sagt: Und dann das Evangelium weiter über euch hinaus zu verkündigen. Und auch hier steht eigentlich wieder evangelisieren. Das Ziel ist es, immer weiter vorzustoßen, weiterzugehen, zu Menschen zu gehen, die die Botschaft noch nicht gehört haben. Das ist der Geist des Evangelisten. Er findet keine Rast, er kann sich nicht zur Ruhe setzen, er ist immer unterwegs, weil er immer an die Menschen denkt, die die Botschaft noch nicht gehört haben. Wie ich bereits sagte, tat Paulus das Werk eines Evangelisten innerhalb seines Dienstes als Apostel. Der apostolische Dienst schloss den evangelistischen mit ein. Somit können wir das oberste Ziel des Diensts eines Evangelisten folgendermaßen zusammenfassen. Er macht Sünder mit ihrem Heiland bekannt, führt sie zum Heil und zur Wassertaufe. Das oberste Ziel des Evangelisten ist, Sünder mit ihrem Heiland bekannt zu machen. Nachdem er das getan hat, ist es nicht sein Anliegen, diese Beziehung weiter zu vertiefen, sondern er geht weiter zu denen, die noch nicht mit dem Heiland bekannt gemacht worden sind. Sein Dienst ist von seinem Wesen her mehr eine Einführung oder Hinführung. Doch dem neutestamentlichen Vorbild nachzuschließen, führt der Evangelist Menschen nicht nur zum Erleben des Heils, sondern darüber hinaus auch zur Wassertaufe. Darüber lässt das Neue Testament keinen Zweifel. Wenn sich der Leib Christi den Maßstäben des Neuen Testaments immer weiter annähert, werden wir meines Erachtens auch erleben, dass jene, die als Evangelisten berufen und ausgesandt sind, auch dafür sorgen werden, dass ihre Neubekehrten in Wasser getauft werden. Sogar die Baptisten, deren Name ja besagt, dass sie großen Wert auf die Wassertaufe legen, sind weit vom neutestamentlichen Standard entfernt, da sie gewohnheitsmäßig vielleicht ein- oder zweimal im Monat einen Taufgottesdienst feiern. Es heißt dann, wenn du dich taufen lassen willst, dann komm am Sonntag, den 25. Januar, und wir werden dich taufen. Das stimmt überhaupt nicht mit der neutestamentlichen Praxis überein. Der Apostelgeschichte ist nämlich zu entnehmen, dass jeder Mensch, der sich bekehrte, innerhalb weniger Stunden nach seiner Bekehrung ganz normal durch Untertauchen in Wasser getauft wurde. Man findet kaum jemanden, der bis zum nächsten Tag wartete. Der Kerkermeister von Philippi in Apostelgeschichte 16 erwartete nicht einmal bis zum Sonnenaufgang. Es heißt, er und sein ganzes Haus wären noch zur selben Nachtstunde getauft worden. Die neutestamentliche Botschaft unterstrich die Wassertaufe als etwas sehr Dringendes. Das Neue Testament ermächtigt niemanden, das Heil von der Wassertaufe zu trennen. Jesus sagt in Markus 16, 16, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Er sagte nichts über Menschen, die glaubten, aber nicht getauft wurden. In Matthäus 28, 19 schickt Jesus seine Jünger aus mit den Worten, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gleich nachdem sie Jünger geworden sind, wurden sie getauft. Wenn wir uns den Dienst des Philippus, des Paradeevangelisten des Neuen Testaments, ansehen, wird deutlich, dass er genau diese Schwerpunkte legte. Wir sahen bereits in 2. Timotheus 4, 5, dass Timotheus als Apostel auch das Werk eines Evangelisten tun musste. Wir lasen auch schon in 1. Korinther 1, 17, wo Paulus sagt, Gott hätte ihn nicht gesandt, um zu taufen, sondern um zu evangelisieren. Deshalb brauchen wir diese Schriftstellen nicht noch einmal aufzuschlagen. Betrachten wir nun, was das Neue Testament über Philippus und seinen Dienst sagt. Wir lernen, wie gesagt, Philippus in seinen zwei Funktionen kennen. Zunächst wird er uns als Diakon vorgestellt und später als Evangelist. Das verdeutlicht einen Punkt, den viele Leute heutzutage nicht begriffen haben. Es gibt Beförderungen im geistlichen Dienst. Das gilt ganz besonders in Bezug auf den Apostel. Viele Leute haben die Vorstellung, ein Apostel schwebe irgendwie vollkommen und zum Dienst bereit vom Himmel herab. Und ohne sich seine Sporen zu verdienen oder Erfahrungen zu sammeln, geht er hinaus und ist auf Anhieb der perfekte Apostel. Doch in geistlichen Dingen funktioniert das nicht so. Bei den Geistesgaben funktioniert es nicht so. Bei geistlichen Diensten funktioniert das nicht so. Es gibt einen Prozess, in dessen Verlauf man Dinge erprobt und Fehlschläge erlebt, Dinge lernt und Fehler macht und aus den Fehlern lernt. Bei allen Menschen im Neuen Testament war das so. Sehen wir uns nun die Stelle an, in der Philippus als Evangelist eingesetzt wird. Steigen wir in Apostelgeschichte 6,1 ein, an einem bestimmten Punkt in der Entwicklung der Gemeinde zu Jerusalem. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die tägliche Bedienung war die tägliche Versorgung mit Geld, Nahrung oder Kleidung oder was auch immer diese Witwen brauchten. Die Zwölf aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Also, das ist nicht unsere Aufgabe, Gott hat uns nicht gesandt, das zu tun. Die Lösung finden wir in Vers 3. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Diese Männer nahmen eine Position ein, die wir als Diakon bezeichnen. Beachtet, dass in der Urgemeinde auch ein Diakon von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit sein musste. Die Apostel sagten, ihr Dienst bestehe im Gebet und im Wort. Vers 4. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Das ist der Kern des apostolischen Dienstes. Weiter heißt es, und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus und Philippus, und es waren insgesamt 7 Männer. Philippus wurde also zum Diakon ernannt. Seine Aufgabe war der karitative Dienst an den Witwen und ähnliches. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 3,13, wer seine Aufgabe als Diakon gut mache, erwerbe sich eine, Zitat, schöne Stufe. Sehen wir uns das kurz an. In 1. Timotheus 3,8 folgende beschreibt Paulus die Eigenschaften und Qualifikationen eines Diakons. In Vers 12 heißt es, die Diakone seien jeweils Mann einer Frau und sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen. Denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Das ist gewissermaßen die erste Stufe, gleichsam das erste Examen in der geistlichen Universität des Heiligen Geistes. Wenn du Diakon wirst und deine Aufgabe effektiv erledigst, ist das so wie das erste Examen an der Universität. Mit diesem Examen bist du dann berechtigt, zur nächsten Ebene der geistlichen Entwicklung weiterzugehen. Beachtet auch, dass sich der Diakon, der gut gedient hat, viel Freimütigkeit im Glauben erwirbt. Das heißt, er verliert seine Scheu und Zurückhaltung, die bei Neubekehrten häufig vorhanden ist, und stellt fest, dass das Evangelium wahr ist und dass Gott ihn gebrauchen kann. Die ersten beiden Männer, die in Apostelgeschichte 6,5 aufgezählt werden, entwickelten sich zu Evangelisten weiter. Stephanus war natürlich Evangelist, auch wenn er nicht ausdrücklich so genannt wird, und er wurde der erste Märtyrer. Auch Philippus entwickelte sich zum Evangelisten weiter. Das beweist, dass die Urgemeinde sehr geführt war in dem, welche Männer sie erwählte, und ich denke, wir müssen auch der Tatsache Rechnung tragen, dass etwas geschah, als die Apostel ihnen die Hände auflegten und für sie beteten. Denn es heißt ja in Apostelgeschichte 6,6, diese Männer stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Handauflegung ist keine Formalität. Wenn man jemanden unter der Führung des Heiligen Geistes die Hände auflegt, geschieht etwas. Infolge dieser Einsetzung begann Philippus also seinen Dienst zunächst als Diakon. Untersuchen wir nun seinen Dienst als Evangelist. Der Großteil von Apostelgeschichte 8, einem relativ langen Kapitel, berichtet vom Dienst des Philippus als Evangelist. Mit anderen Worten, dieses 8. Kapitel der Apostelgeschichte enthält die neutestamentliche Beschreibung des evangelistischen Dienstes. Es ist die einzige, die wir haben und meiner Meinung nach ausreichend zur Darstellung der grundlegenden Prinzipien. Die Situation stellte sich wie folgt dar. Saulus von Tarsus verfolgte die Christen mit aller Macht. Der Großteil der Urgemeinde, mit Ausnahme der Apostel, lebte zerstreut außerhalb Jerusalems. Sie mussten fliehen, um ihr Leben zu retten. Wir lesen in Apostelgeschichte 8,4: Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Auch hier steht das Wort evangelisieren. Sie evangelisierten das Wort. Sie brachten die gute Botschaft, die im Wort Gottes enthalten ist. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Ich möchte euch empfehlen, dieses Kapitel zu Hause ganz durchzulesen. Wir wollen für unsere Zwecke nur die wichtigsten Eigenschaften des Evangelisten Philippus, wie sie hier beschrieben werden, festhalten. Achten wir zunächst auf seine Botschaft. Seine Botschaft war herrlich einfach und lässt sich jedes Mal mit einem Wort zusammenfassen, Vers 5. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen Christus. Er hatte nur eine Botschaft, Christus. In Vers 35 trifft er auf der Straße nach Gaza den Kämmerer und es heißt, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm Jesus. Seine Botschaft war unglaublich einfach, Christus, Jesus. Er präsentierte den Menschen keine ausgeklügelten Lehren, sondern eine Person, Jesus Christus. Alle Menschen, die Jesus Christus nicht kannten, machte er mit diesen bekannt. Das Wunderbare an einem echten, von Gott gesalbten Evangelisten ist, dass man seine Predigt immer wieder genießt, auch wenn man sie schon zum 20. Mal gehört hat. Wenn ein Lehrer 20 Mal über dasselbe lehren würde, würde man vielleicht das Interesse verlieren. Nicht so bei einem gesalbten Evangelisten. Dieser Effekt des evangelistischen Dienstes liegt an der Salbung des Heiligen Geistes. Ich habe Billy Graham öfters predigen hören und ich kannte einige seiner Predigten so gut, dass ich sie für ihn hätte halten können, aber ich hätte nicht dieselben Resultate erzielt. Mir gefallen seine Predigten heute immer noch, weil der Heilige Geist will, dass er genau das tut. Er verkündigt Jesus Christus. Das ist das ureigenste Wesen des evangelistischen Dienstes. Ich möchte damit nicht sagen, der Dienst von Billy Graham wäre damit erschöpft, aber das ist zweifellos die Grundlage seines Dienstes. Es ist der Dienst eines Evangelisten und als Evangelist hat er das eine einzige vorrangige Ziel, Jesus Christus zu verkündigen. Sehen wir uns nun die, wie ich sie nennen möchte, Beglaubigung des Philippus an. Auch das ist wieder recht einfach. In diesem Punkt ist der Leib Christi unserer Zeit sehr weit vom Neuen Testament entfernt. Philippus ging in die Stadt Samaria. Er ist einer der ganz wenigen Menschen im Neuen Testament, die allein reisten. Die Apostel waren zu zweit unterwegs, die Propheten gingen in Gruppen. Hier haben wir also diesen einzelnen Mann, Philippus, einen Juden, der von Natur aus von den Samaritern abgelehnt wird. Erinnert ihr euch, was die Samariterin am Brunnen zu Jesus sagte? Die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Er ging also in diese relativ große Stadt Samaria und fing an, Christus zu predigen. Warum haben ihm die Leute zugehört? Weil Gott die Wahrheit seiner Botschaft auf übernatürliche Weise bestätigte. Die Menschen wussten, dass er etwas hat. Woher wussten sie das? Nun, darüber lässt Vers 6 und 7 keinen Zweifel. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Wunder sahen, die er tat. Was erregte die Aufmerksamkeit der Bevölkerung? In einem Wort gesagt, Wunder. Welche Wunder? Wunder der Befreiung und Wunder der Heilung. Die Wunder der Befreiung werden so beschrieben. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Als die Samariter den Beweis für die Kraft sahen, die in der Botschaft des Philippus steckte, achteten sie genau auf das, was er zu sagen hatte. Mein guter Freund Don Basham, den die meisten von euch kennen dürften, und ich, wir leiteten einmal einen Befreiungsgottesdienst und es geschahen genau diese Dinge. Von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend. Es war auch noch ein dritter Prediger anwesend, ein guter Freund von mir, der dem Befreiungsdienst nicht unbedingt positiv gegenübersteht. Am Ende war er erbost und sagte zu mir, hast du im Neuen Testament je von einem solchen Befreiungsgottesdienst gelesen? Don und ich, wir sahen uns an und Don sagte, ja, das findest du in Apostelgeschichte 8,7. Von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend. Ich denke, wir konnten in diesem Punkt letztlich Einigung erzielen. Der Mann ist immer noch ein guter Freund von mir. Ein Großteil dessen, was heutzutage abnormal ist, ist nach neutestamentlichem Maßstab gemessen normal. Und ein Großteil dessen, was die meisten Christen für normal halten, ist nach neutestamentlichem Maßstab gemessen abnormal. Die Beglaubigung des Evangeliums erfolgt übernatürlich. Sie ist der Beweis dafür, dass es wirklich eine gute Botschaft ist. Die Leute mit unreinen Geistern werden befreit, die Lahmen und Kranken werden geheilt. Wenn die Menschen das sehen, wissen sie, dass die Botschaft gut ist. Sie interessieren sich nicht so sehr für Theologie, sondern sie wollen handfeste Resultate sehen. Genauso hat Jesus es ja auch angeordnet. In den Abschlussversen von Markus 16 sehen wir, dass Jesus genau dieses Programm festlegt. Er sagt in Vers 15, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium, bringt die gute Botschaft. der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Es sind 5 übernatürliche Zeichen. Das erste ist ein Indiz für den Befreiungsdienst. Es heißt, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Dann, sie werden in neuen Sprachen reden, das ist das Indiz für die Geistestaufe. Sie werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohlbefinden. Dann wird der Dienst der ersten Apostel mit folgenden Worten zusammengefasst. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Das ist das neutestamentliche Muster. Gott bestätigt sein Wort durch die nachfolgenden Zeichen. Sollte Gott mich noch einmal herausfordern, als Missionar auf das sogenannte Missionsfeld zu gehen, was ohnehin kein biblischer Begriff ist, so wäre ich nicht bereit, mein Land zu verlassen und irgendwo zu predigen, wenn ich nicht die Gewissheit hätte, dass Gott die Botschaft, die er mir gibt, auf übernatürliche Weise bestätigen würde. Dann würde ich lieber zu Hause bleiben und Literatur senden, da käme mehr dabei heraus. Aber ich glaube und habe es selbst erlebt, dass, wenn man hinausgeht, die gute Botschaft verkündigt und dem Heiligen Geist vertraut, er das Wort bestätigen wird. So sollte es sein. In Hebräer 2, 3 bis 4 wird dasselbe Prinzip deutlich. Als die ersten Prediger hinausgingen, legte Gott für sie Zeugnis ab durch Zeichen und Wunder und Wundertaten und Zuteilungen des Heiligen Geistes. In Afrika kam einmal ein junger Afrikaner zu mir. Er war nicht sehr gebildet, er hatte nach der 5. Klasse die Schule verlassen. Doch dann errettete ihn der Herr. Er hatte nach der 5. Klasse die Schule verlassen. Doch dann errettete ihn der Herr. Er hatte an einer Veranstaltung von Bruder T.L. Osborne in Mombasa teilgenommen und dort erlebt, was Gott tat. Er war schlicht genug, um zu glauben, dass, wenn Gott das für Bruder Osborne tut, er es auch für ihn tun würde. Er setzte das Prinzip in die Praxis um und es geschahen Wunder. Schließlich kam er in unsere Gegend, ungefähr 600 bis 700 Kilometer vor Mombasa. Wir ließen ihn auf unsere Studenten los und er bekam ausgezeichnete Reaktionen von unseren Studenten, die weitaus gebildeter waren als er. Eines Tages sagte er zu mir, »Bruder Prince, Afrika zu evangelisieren ist ganz einfach. Ich gehe einfach in ein Dorf hinein. Ich frage, ob da irgendwo Kranke sind. In einem afrikanischen Dorf gibt es immer jemand, der krank ist. Ich bete für ihn, er wird geheilt und schon habe ich eine Gemeinde beisammen. Das ist das neutestamentliche Muster. Man braucht keine Komitees, keine Chöre, keine Musikgruppen und dergleichen. Gott segne sie, wenn sie vorhanden sind, aber wir schaffen es vielleicht besser ohne sie. Denn wenn wir sie haben, besteht die Gefahr, dass wir uns auf sie verlassen. Und das Einzige, was wirklich zählt, ist die übernatürliche Beglaubigung und Bestätigung durch den Heiligen Geist. Machen wir weiter mit Apostelgeschichte 8. Philippus wusste darüber hinaus dank göttlicher Weisung, wann er wohin zu gehen hatte. Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh gen Süden, also Richtung Negev, auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. In Vers 29 ist er bereits unterwegs. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Und in Vers 39 wird es noch besser, nachdem der Kämmerer getauft worden war, wurde Philippus vom Geist Gottes entrückt. Er musste sich nicht einmal entscheiden, wo er hingehen sollte, der Geist Gottes nahm ihn einfach mit. Ich würde den Evangelisten gerne als Blitzkrieg des Evangeliums bezeichnen, wenn ihr die Verwendung dieses Wortes gestattet. Er ist in Bewegung, er ist unkalkulierbar. Nicht einmal der Teufel weiß, wo er als nächstes auftaucht. Auf diese Weise wird der Teufel ständig in die Defensive gedrängt. Das Problem mit dem Leib Christi im Großen und Ganzen ist, dass er sich in der Defensive befindet und der Teufel in der Offensive. Doch der wahre Evangelist ist in der Offensive und drängt den Teufel in die Defensive. Charles Simpson sagte einmal, alle Dämonen in einer durchschnittlichen Gemeinde wissen, dass sie am Sonntagmorgen um 11 Uhr da sein müssen, weil dann nämlich der Pastor seine Predigt hält. Sie scharen sich zusammen und haben es auf alle, die kommen, abgesehen. Sie konnten schon im Voraus ihre Vorkehrungen treffen, da es keinerlei Überraschungsmoment gibt. Doch glaubt mir, als Philippus herumzog, wussten die Dämonen nicht, wo sie als nächstes hingehen sollten oder wann er wo sein würde. Ich sehne mich danach, das zu sehen, nämlich dass die Initiative wieder beim Leib Christi liegt. Ich möchte nun noch einmal diesen wichtigen Aspekt von Philippus' Dienst unterstreichen, nämlich, dass er alle seine Neubekehrten in Wasser taufte. In Apostelgeschichte 8,12 heißt es über die Leute in Samaria, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und Jesus Christus verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als auch Frauen. Die Schrift sagt, er hätte Christus gepredigt. Doch diese Predigt Christi schloss die Taufe mit ein, denn sie alle wussten, dass sie getauft werden mussten. Auch dem Kämmerer hatte er Christus gepredigt, doch es heißt in Vers 36, als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Philippus hatte den Kämmerer nicht zur Taufe gedrängt. Der Kämmerer wusste selbst, dass er getauft werden musste, doch Philippus hatte ihm nur Jesus gepredigt. Daran sieht man, dass in der Predigt Jesu Christi, wie sie im Neuen Testament dargestellt wird, die Wassertaufe mit eingeschlossen war. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Tu Buße und lass dich taufen. Was sollen wir tun? Tut Buße und lasst euch taufen. Das war die Botschaft des Neuen Testaments. Die Christen damals machten keinerlei Abstriche vom Missionsauftrag, den Jesus ihnen gegeben hatte. Wir sagten auch schon, dass Philippus ständig unterwegs war. Er blieb nie lange an einem Ort. Hier könnten wir auch auf Lukas 4 und 8 verweisen, Passagen, die wir bereits im Zusammenhang mit der Verwendung des Wortes evangelisieren betrachtet haben. Dort wird deutlich, dass Jesus, wie Philippus, ständig unterwegs war. Er setzte sich nicht an einem Ort zur Ruhe. Er baute keine statische Gemeinde auf. Er streckte sich immerzu nach denen aus, die die Botschaft noch nicht gehört hatten. Dann noch ein abschließender Gesichtspunkt des Dienstes eines Evangelisten. In 1. Korinther 12, 28 heißt es, und die einen hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens zu Aposteln, zweitens andere zu Propheten, drittens zu Lehrern, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Euch ist sicherlich aufgefallen, dass hier der Evangelist fehlt. Warum? Nun, für mich liegt die Antwort auf der Hand. Paulus spricht hier von der Ortsgemeinde, den Christen, die sich an einem bestimmten Ort treffen. Er spricht von den Diensten, die innerhalb der Ortsgemeinde zum Einsatz kommen. Natürlich fehlt dabei der Evangelist. Innerhalb einer Ortsgemeinde hat er als Evangelist keinen Dienst, da sein Dienst den Unbekehrten gilt. Die Ortsgemeinde besteht ja ausschließlich aus Gläubigen. Für mich ist das der eindeutige Beleg dafür, dass Paulus hier von der Ortsgemeinde spricht. Der Evangelist hätte einen Dienst in der Ortsgemeinde, wenn er Wunderkräfte hätte oder Gnadengaben der Heilungen. In dieser Funktion hätte er dort einen Dienst. Doch als Evangelist hätte er dort nichts zu tun, weil in der Ortsgemeinde bereits alle mit Jesus Christus als ihrem Heiland bekannt gemacht wurden, was ja das grundlegende Ziel des evangelistischen Dienstes ist. Nun möchte ich im Rahmen dieser Lehreinheit noch auf den vierten mobilen Dienst eingehen, den Lehrer. Einen Lehrer würde ich im Wesentlichen als jemanden definieren, der die Heilige Schrift auslegt. Meines Erachtens gibt es zwei Ebenen von Lehre. Es gibt die in Epheser 4,11 beschriebene Ebene, wo es heißt, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Der hier genannte Dienst des Lehrers gilt dem gesamten Leib Christi, der weltweiten Gemeinde. Aber es gibt noch eine andere Art von Lehre, die sich ganz konkret auf die Ortsgemeinde bezieht. Wir werden noch näher darauf eingehen, wenn wir auf das Thema Älteste zu sprechen kommen. Schlagen wir nur kurz 1. Timotheus 5,17 auf, wo Paulus in Bezug auf die innere Ordnung einer Ortsgemeinde sagt: Die Ältesten, die gut vorstehen, lasst doppelter Ehre würdig geachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Hier ist von Ältesten die Rede, die lehren. Doch ihr Dienst gilt, soweit ich die Bibel verstehe, nicht der weltweiten Gemeinde, sondern einer kleineren Gruppierung oder Gruppe von Gläubigen, die in der Ortsgemeinde ihrer Obhut unterstehen. Ihr Verantwortungsbereich ist die Lehre für diese kleine, ortsansässige Gruppe. Es gibt also einen Unterschied zwischen Lehre und Lehre. Der Lehrer, der dem gesamten Leib Christi dient, hat im Wesentlichen einen Dienst an der Öffentlichkeit, vergleichbar mit dem eines Evangelisten oder vielleicht dem eines Apostels. Sein Dienst ist mobil und nimmt relativ große Dimensionen an. Doch innerhalb der Ortsgemeinde gibt es Männer, die zwar nicht diesen Dienst an der weltweiten Gemeinde haben, aber dennoch im kleineren Maßstab für die Lehre einzelner Personen und kleiner Gruppierungen verantwortlich sind. Das sind also die beiden Ebenen der Lehre. Auf der Suche nach einem neutestamentlichen Beispiel für einen Lehrer gewann ich den Eindruck, dass Apollos das deutlichste Beispiel für einen Mann sei, der einen Lehrdienst, aber nicht noch zusätzlich einen der anderen Dienste hatte. Es gab viele Männer, die lehrten, aber damit kombiniert auch noch andere Dienste hatten, wie wir gegen Ende dieser Lehreinheit sehen werden. Doch auf der Suche nach einem Mann, der ganz konkret den Dienst des Lehrers hatte, wurde ich auf Apollos verwiesen. Lesen wir nun zwei Passagen aus dem Neuen Testament, die vom Dienst dieses Mannes Apollos berichten. Apostelgeschichte 18 und 1. Korinther 3. In Apostelgeschichte 18, 24 bis 28 ist von Ereignissen in der Stadt Ephesus die Rede, und es heißt: Ein Jude, aber mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und, brennend im Geist, redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus, also der Messias, sei. Vergleich damit die andere Stelle, 1. Korinther 3, 5-6. Apollos erscheint zum ersten Mal in der Stadt Ephesus, der Hauptstadt der Provinz Asia, heute im äußersten Westen Kleinasiens. Dann ging er von Ephesus nach Achaia. Die größte Stadt Achaias war Korinth. Achaia ist der nördliche Teil des Peloponnes in Griechenland. In Achaia diente er Menschen, die zuvor durch den Dienst des Paulus zum Herrn gekommen waren. Es hat nun den Anschein, als hätten sich in der Gemeinde zu Korinth zwei rivalisierende Strömungen herausgebildet, von denen sich jede an den Prediger hielt, den sie am meisten favorisierte. Paulus tadelt die Korinther dafür, indem er sagt, 1. Korinther 3, 4, »Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht fleischlich?« Sich an einen menschlichen Leiter zu klammern, durch den man Segen empfangen hat, ist ein Zeichen von Fleischlichkeit. Ich muss hierzu anmerken, dass ich mich immer sehr darüber amüsiere, weil viele Theologen und Bibelkommentatoren aus dieser Stelle ableiten, dass die Gemeinde zu Korinth fleischlich war. Dann versuchen sie, einen zu erklären, die Korinther wären so fleischlich gewesen, weil sie so viel in Zungen redeten. Das ist natürlich eine völlig unbiblische Schlussfolgerung. Die Zungenrede war nicht das Indiz ihrer fleischlichen Gesinnung. Das Indiz ihrer fleischlichen Gesinnung war die Tatsache, dass sie menschlichen Leitern nachfolgten, gerade so wie es auch heute im Leib Christi Praxis ist. Die einen sagen, ich halte zu Luther, die anderen zu Calvin und wieder andere zu Wesley. Doch das Wort Gottes meint dazu, wenn ihr so redet, seid ihr allesamt noch Babys. Das Indiz für eine fleischliche Gesinnung ist nicht die Zungenrede, preist dem Herrn. das Indiz für eine fleischliche Gesinnung ist das Festklammern an menschlichen Leitern und geistlichen Führungspersönlichkeiten, die Gott segnet und gebraucht, so wie er Paulus, Apollos und Petrus gebrauchte. Doch als die Christen innerhalb des Leibes Christi den Namen eines speziellen Predigers zu ihrem Erkennungszeichen machten, sagte Paulus: Bitte hört auf damit, es reicht, werdet erwachsen und verhaltet euch nicht länger wie Babys. Und sehr häufig erkennt man ausgerechnet an den Leuten, die beweisen wollen, dass die Korinther fleischlich gewesen wären, weil sie in Zungen redeten, dieses eigentliche Indiz für eine fleischliche Gesinnung. Beachtet, was Paulus als nächstes sagt. Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich des Apollos, seid ihr nicht fleischlich? Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Der Herr gab Paulus einen Dienst und Apollos einen anderen. Das Resümee lesen wir in Vers 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Dieser einfache Vergleich aus der Landwirtschaft ist für unsere Zwecke sehr anschaulich. Durch das Evangelisieren wurde der Same des Wortes Gottes, des Evangeliums, das erste Mal gepflanzt. Doch der Same wäre nie gewachsen und hätte nie Frucht gebracht, wenn er nicht anschließend begossen worden wäre, was wir hier in Florida sehr gut nachvollziehen können. Der nächste Dienst war also der Bewässerungsdienst, der Dienst des Lehrers Apollos. Der Evangelist sät den Samen, der Lehrer geht hinter dem Evangelisten her und bewässert den Samen, den dieser gesät hat. Das ist ein sehr klares Bild des Lehrdienstes. Gehen wir kurz zurück zur Apostelgeschichte 18, um noch mehr über Apollos zu erfahren und ein umfassenderes Bild seines Dienstes zu bekommen. Apostelgeschichte 18, 24. Ein Jude aber mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig. Alexandria war in der Antike eines der größten Zentren der Gelehrsamkeit. Dort gab es die berühmteste Bibliothek der antiken Welt und man bekommt den Eindruck, als wäre Apollos ein recht gebildeter Mann gewesen. Weiter im Text, ein beredter Mann, also ein sehr vollmächtiger Redner, der mächtig war in den Schriften, er hatte also fundierte Kenntnisse der Schrift, kam nach Ephesus. Vers 28, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus sei. Das ist ein sehr klares Bild des öffentlichen Lehrdienstes. Er war ein beredter Mann. Auf der Kanzel war er eine echte Persönlichkeit. Er hatte sehr fundierte Kenntnisse der Heiligen Schrift. Er vermochte seine Lehre vollmächtig zu präsentieren und konnte die Gegner des Evangeliums in aller Öffentlichkeit widerlegen. Er war kein Mensch, der sich verstecken musste. Er war nicht verlegen. Er hatte eine klare, zwingende Art der Präsentation. Er kannte die Schriften gut. Und wenn andere mit ihm diskutierten oder Gegenargumente vorbrachten, konnte er sie mit seinen Argumenten widerlegen. Er hatte einen vollmächtigen Dienst in der Öffentlichkeit. Im Vergleich oder im Gegensatz dazu haben wir den Ältesten, der vor Ort in seiner Gemeinde lehrt. Er ist nicht notwendigerweise eine echte Predigerpersönlichkeit, seine Bandbreite ist möglicherweise stark eingeschränkt, und dennoch tut er auf dieser Ebene ein unschätzbar wertvolles und unerlässliches Werk. Ich sage das, weil manche Leute, sobald sie entdecken, dass ein Ältester lehren können soll, die Vorstellung haben, sie müssten auf die Kanzel steigen und eine gewaltige Predigt halten können. Das ist meiner Meinung nach jedoch nicht relevant. Das ist relevant für den Mann, der ein Lehrer für den ganzen Leib Christi ist. Doch diese andere Art der Lehre unterscheidet sich von seinem Dienst und spielt sich im kleineren Rahmen ab, ist jedoch genauso wertvoll. Bemerkenswert ist auch Apostelgeschichte 18, 27. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. In der Urgemeinde wurden keine Prediger aufgenommen, die nicht von den Leuten, bei denen sie vorher gedient hatten, empfohlen wurden. Das ist absolut entscheidend. Wenn die Christen innerhalb der charismatischen Bewegung in Amerika dies täten, würden augenblicklich eine Reihe von Menschen auf der Strecke bleiben, die herumreisen, ohne Frucht zu bringen, ohne irgendeinen Rückhalt zu haben, ohne den Beweis zu erbringen, dass ihr Dienst etwas hervorbringt, die kurz gesagt nur vom Volk Gottes leben. Dieses Prinzip findet man überall im Neuen Testament. Falls ein Prediger, der von Kleinasien nach Achaia kam, keine Empfehlung der Brüder in Kleinasien dabei hatte, wurde er in Achaia auch nicht aufgenommen. Als Apollos von Kleinasien nach Achaia kam, hatte er ein Empfehlungsschreiben dabei, woraufhin er von den Brüdern in Achaia willkommen geheißen wurde. Im zweiten Teil von Vers 27 heißt es: Dieser war, als er hinkam, denen, die durch die Gnade gläubig geworden waren, sehr behilflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus sei. Eine bemerkenswerte Aussage, nicht wahr? Die durch die Gnade gläubig geworden waren. Das ist auch absolut korrekt, und wir alle wurden gelehrt, dass wir durch die Gnade glauben. Epheser 2,8: Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Ich glaube jedoch, dass wir uns hierunter Menschen vorstellen müssen, die eine wunderbare, übernatürliche Bekehrung erlebten. Vielleicht waren sie Analphabeten gewesen, sie konnten weder lesen noch schreiben und hatten keinerlei Kenntnis der alttestamentlichen Schriften. Vergesst nicht, dass die meisten Christen in der Gemeinde zu Korinth von ihrer Herkunft her nicht Juden waren. Korinth war eine Hafenstadt, eine ungemein böse, unmoralische und unreine Stadt. Paulus kam dorthin und hinterließ nach ungefähr 18 Monaten eine florierende Gemeinde. Dies geschah nicht durch langsame, systematische Lehre für ein paar Menschen, dies geschah vielmehr durch ein mächtiges Wirken des Heiligen Geistes, der auf übernatürliche Weise bezeugte, dass Jesus Christus der Heiland der Welt ist. Viele dieser Menschen müssen durch eine übernatürliche Erfahrung ins Reich Gottes regelrecht hineingeschwemmt worden sein. So etwas geschieht in vielen Teilen der Welt, wo die Menschen ähnliche Voraussetzungen haben. Sie kennen die Schriften nicht, sie sind nicht sehr gebildet, sie können weder lesen noch schreiben, und dennoch liebt Gott sie und möchte sie erretten. In Afrika haben wir Ähnliches erlebt. Ich denke speziell an einen alten Mann, der in seinem ganzen Leben noch nie in einer Kirche gewesen war. Eines Nachts schenkte Gott ihm einen Traum. In diesem Traum sah er, wie er zur strohgedeckten Kirche in seinem Ort ging und gerettet wurde. Er hatte keine Ahnung vom Evangelium. Er hatte es in seinem ganzen Leben noch nie gehört. Er hatte keine passende Kleidung, um in die Kirche gehen zu können. Er borgte sich von jemandem einen alten Mantel, ging in die Kirche und wurde gerettet. Das war wirklich die übernatürliche Gnade Gottes. Ein Missionar erzählte ihm einmal folgende Geschichte aus einem südamerikanischen Land. Eine Katholikin, eine Namenschristin, die noch nie in der Bibel gelesen hatte, hatte einen sehr deutlichen, klaren Traum. In diesem Traum sah sie, wie sie in eine bestimmte Kirche ging, und es fiel ihr auf, dass die Wände dieser Kirche innen grün gestrichen waren. Am nächsten Sonntag dachte sie sich, ich muss in diese Kirche gehen. Sie machte sich auf, ließ sich ein Taxi kommen und sagte dem Fahrer, welches Gebäude sie im Traum gesehen hatte. Der Fahrer kannte die Kirche und wollte sie hinfahren, doch leider ging das Taxi kaputt und sie kam nicht hin. Also ging sie unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Am darauffolgenden Sonntag versuchte sie es noch einmal, und diesmal kam das Taxi ans Ziel. Sie ging in die Kirche, wo sich Christus ihr auf übernatürliche Weise offenbarte. Sie fand den Herrn. Nach dem Gottesdienst unterhielt sie sich mit dem Pastor und erzählte ihm von dem Traum. Sie sagte, ich sah dieses Gebäude und wollte schon vor einer Woche hierher kommen, aber es ging nicht. Diesmal schaffte es das Taxi bis hierher. Dann sagte sie, wissen Sie, im Traum sah ich, dass die Wände innen grün waren. Der Mann sah sie an und fragte nach, sind Sie sicher, dass Sie sie im Traum grün gesehen haben? Sie erwiderte, ja. Der Mann meinte, kein Wunder, dass Sie vergangene Woche nicht herkamen, denn wir haben die Wände in dieser Woche neu gestrichen und vorigen Sonntag waren sie noch nicht grün. Das war eine übernatürliche Offenbarung, die ihr der Heilige Geist geschenkt hatte. Doch diese Frau hatte keine Ahnung vom Evangelium gehabt. Ich möchte mich mit der folgenden Geschichte über niemanden lustig machen, aber im Zweiten Weltkrieg hatte ich im Krankenhaus gelegen. Eines Tages wurde ein französischer Seemann ins Krankenhaus eingeliefert und er wurde mein Bettnachbar. Offenbar war ich der Einzige im Krankenhaus, der Französisch sprach. Er sprach kein Englisch, also war ich zwangsläufig sein einziger Gesprächspartner. Ich saß im Bett und studierte meine Bibel. weil ich reichlich Zeit dazu hatte. Nach einer Weile fragte er mich, welches Buch lesen Sie da eigentlich jeden Tag? Ich erwiderte, die Bibel. Er zeigte nicht viel Interesse, aber wir unterhielten uns immer wieder über dieses Buch. Eines Tages sagte ich zu ihm, soll ich Ihnen ein neues Testament auf Französisch besorgen? Und ich sage euch eins, das ist die Wahrheit. Er hatte noch nie vom Neuen Testament gehört. Er wusste nicht, was das war. Aber er war ein guter Katholik. Also besorgte ich bei der British Foreign Bible Society in Kairo ein neues Testament für ihn. Die Auswirkungen waren gewaltig, so etwas hatte ich noch nie erlebt. In weniger als 2 Wochen hatte er das ganze Neue Testament mit Ausnahme der Offenbarung durchgelesen und sich bekehrt. Er sagte, warum hat mir das nie jemand gesagt? Als ich ihn einige Zeit später das letzte Mal sah, hatte er sich die größte französische Bibel gekauft, die er finden konnte, und ging mit dieser Bibel herum und redete mit allen Leuten über den Herrn. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Gott an Menschen wirkt, die keinerlei Hintergrundwissen haben und keinerlei Zugang. Entweder greift Gott auf übernatürliche Weise in ihr Leben ein, oder sie werden ihn nie finden. Ich bin mir sicher, dass der Autor der Apostelgeschichte genau solche Menschen vor Augen hatte, als er sagte, die Menschen in Korinth seien durch die Gnade gläubig geworden. Sie kannten Jesus. Sie wussten, dass er sie errettet hatte. Sie wussten vielleicht auch, dass er sie geheilt hatte. Sie wussten, dass sie im Heiligen Geist getauft waren. Aber sie wussten nichts von der Heiligen Schrift oder was Gnade eigentlich ist und kannten keine grundlegenden Lehren des Evangeliums. Deshalb sandte Gott ihnen in der Person des Apollos einen Lehrer, der ihnen, wie es heißt, sehr behilflich war, weil er ihre Kenntnis der Schrift erweiterte und ihnen zeigte, wo man die einzelnen Bücher der Bibel findet. Unser Schwiegersohn George, ein Engländer, traditionell englischer Herkunft, den einige von euch erkennen, wusste nichts von Gott, als er das erste Mal in unsere Veranstaltungen kam. Er hatte in seinem Leben noch nie das Evangelium gehört. Ich erwähnte den Hebräerbrief und er suchte im Alten Testament nach dem Hebräerbrief. Die Welt ist voll von solchen Leuten. Gott muss sie erreichen, aber durch systematische Bibellehre kann er sie nicht erreichen. Deshalb erreicht er sie durch übernatürliche Offenbarung. Doch anschließend brauchen sie systematische Bibellehre, um im Glauben zu bleiben. Wenn sie sie nicht bekommen, werden sie das, was sie erlebt haben, wieder verlieren. In diesem Kapitel der Apostelgeschichte wird also meiner Auffassung nach das Wesen des Lehrdienstes auf den Punkt gebracht. Der Lehrdienst ist die systematische, öffentliche Auslegung der Heiligen Schrift für Menschen, die bereits an Jesus Christus glauben, aber nicht wissen, was sie glauben oder warum sie glauben oder die keine Zusammenhänge herstellen können. Abschließend noch kurz einige Gesichtspunkte allgemeiner Art. Auf dem Missionsfeld haben wir festgestellt, dass der evangelistische Dienst eines Menschen oft schon unmittelbar nach seiner Bekehrung beginnt. Jemand bekehrt sich und schon eine Woche später fängt er an, wie ein Evangelist tätig zu werden. Die Entwicklung zum Lehrer dauert jedoch meistens viel länger. In den meisten Ländern, die man als rückständig bezeichnen würde, ist der Lehrdienst dringend erforderlich. Es ist nicht schwer, diese Leute als Evangelisten hinauszuschicken, aber es gibt dort erschreckend wenige Lehrer. Auf diesen Missionsfeldern werden heutzutage dringend Menschen gebraucht, die lehren können. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass der Lehrdienst häufig mit einem der anderen großen mobilen Dienste gekoppelt ist. Ich möchte euch das abschließend noch kurz zeigen. In 2. Timotheus 1,11 sagt Paulus über das Evangelium Jesu Christi, das Evangelium, für das ich bestellt worden bin als Prediger und Apostel und Lehrer der Heiden. Das Wort Prediger heißt auf Griechisch Herold. Dieses Wort steht nicht im Zusammenhang mit der guten Botschaft. Es geht hier darum, ein Herold zu sein, der sagt, ich bin ein Herold, ein Verkündiger und ein Apostel und Lehrer. Die Dienste Apostel und Lehrer hängen sehr, sehr eng zusammen. In Apostelgeschichte 13,1 lesen wir, es waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer. Diese Leute hatten einen kombinierten Dienst aus Prophet und Lehrer. Und in Apostelgeschichte 15,32 heißt es über Judas und Silas, die aus Jerusalem nach Antiochia gekommen waren, und Judas und Silas, die auch selbst Propheten waren, ermunterten die Brüder mit vielen Worten. Sie hatten eine Botschaft der Ermunterung und Lehre, die mit ihrem Dienst als Propheten einherging. Sehen wir uns nun zuletzt noch einmal Lukas 20,1 an. Und es geschah an einem der Tage, als er das Volk im Tempel lehrte und das Evangelium verkündigte. Hier ist Jesus gemeint. Er lehrte und evangelisierte. Der Lehrdienst ist also sehr, sehr oft mit einem anderen Dienst gekoppelt. Wir fanden soeben die Beispiele Apostel und Lehrer, Prophet und Lehrer, sowie Evangelisieren und Lehren. Ich denke, in der Urgemeinde fand man verhältnismäßig selten jemanden, der nur Lehrer war und keinen anderen Dienst hatte. Doch offenbar war Apollos so ein Mann gewesen.